Der Bildungsstreik 2009 und sein heutiger Aktionstag. Ich begrüße am Telefon vom Bündnis Bildungsstreik 2009 Nadja Sergan. Sie ist AStA-Vorsitzende der Uni Frankfurt am Main. Hallo, guten Tag, Frau Sergan. Ja, hallo, hi. Und ich begrüße Gottfried Ludewig. Er ist Bundesvorsitzender des Ringes christlich-demokratischer Studenten RCDS. Herr Ludewig, guten Tag. Hallo, Herr König. Lassen Sie mich kurz die Hauptpunkte des Protestes zusammenfassen. Es stoßen generell vor allem die Studiengebühren und die Bachelor- und Masterstudiengänge auf Protest. Das Studium sei teurer geworden, sozial unausgewogen und ungerecht und dabei mittlerweile so verschult, dass es kaum noch Möglichkeiten gäbe, eigene Studienschwerpunkte zu setzen. Der angestrebte akademische Austausch sei nicht zustande gekommen und ganz generell seien die Universitäten unterfinanziert. Auf diese Missstände aufmerksam zu machen, dazu gab es heute den Aktionstag des Bildungsstreiks 2009. Frau Sergan, sind Sie mit diesem Aktionstag bis jetzt zufrieden? Ja, also ich muss wirklich sagen, als uns heute Morgen schon die Zahl von 180.000 Protestierenden auf den Straßen erreicht hatte, waren wir doch sehr stolz. Ebenso auch an der Uni Frankfurt. Da hatten wir tatsächlich zuletzt gar nicht mal mit so viel Beteiligung gerechnet, aber man hat doch gemerkt, dass das Bedürfnis sehr groß ist, bei den Studierenden auch hier ihren Unmut deutlich zu machen. Herr Ludewig, haben Sie am Streik teilgenommen? Nein, ich habe am Streik nicht teilgenommen. Warum nicht? Weil mir am Streik Folgendes eigentlich missfällt. Erstens habe ich das Gefühl, dass es doch eine stark allgemeine, diffuse Gesellschaftskritik ist und nicht sich wirklich um bildungs- und hochschulpolitische Themen fokussiert. Ich habe das Gefühl, dass es parteipolitisch instrumentalisiert wird. Die Linksjugend und der SDS sind da ganz starke Vertreter von der Linkspartei. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Sorge, dass es nur einen kurzfristigen Effekt hat, dass wir kurzfristig 2-3 Tage was haben, aber keine nachhaltigen Konzepte präsentiert werden. Frau Sergan, ist für Sie, ich vermute natürlich ja, der Streik das adäquate Mittel, die Forderungen zumindest vorzutragen, vielleicht auch durchzusetzen? Warum? Ja, also der Streik ist auf jeden Fall anders als beispielsweise 2006, als die großen Proteste gegen die Einführung überhaupt von Studiengebühren stattfanden, ist der Streik eben Mittel, wirklich dauerhaft Druck auszuüben, bis die Forderungen und Ziele des Streiks auch wirklich erreicht sind. Diesmal sind es eben nicht nur Demonstrationen, es gibt viele verschiedene bunte Protestformen. Die Kritik, dass es vor allem vom SDS organisiert ist, die sind sicherlich auch beteiligt, aber eigentlich sind alle Studierenden, Schülerinnen, Schüler beteiligt, die Wert darauf legen, mitzubestimmen und auch wirklich mitdiskutieren wollen und ihr Schulleben oder ihre Ausbildung oder ihre Bildung allgemein auch mitgestalten wollen. Herr Ludewig, was sagen Sie dazu? Ja, ich denke einfach, ich bleibe dabei, es sind alle aufgerufen, wenn ich aber schaue, die Mobilisierung, um auch vielleicht mal über den Erfolg dieses Streiks zu reden, wenn ich mir anschaue, dass heute in Berlin bei der Demonstration 9.000 Studenten anwesend waren oder auch Schüler und wir alleine 100.000 Studenten haben, gibt es keine Massenmobilisierung. Ich finde, dass diese Protestformen möglicherweise kreativ sind, aber eben nicht nachhaltig. Es werden allgemeine Forderungen wiederholt, die aber nichts mit neuen Konzepten haben, die auch einen Politiker übrigens nicht beeindrucken. Also zu sagen, ich bestreike meine eigene Bildung, da möchte ich wirklich sehen, wem schade ich denn damit, wenn nicht eigentlich mir. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich sehr kritisch sehe, das Ganze auch noch den Hauptaktionstag am 17. Juni zu veranstalten, finde ich übrigens auch, wenn man sich das historisch anschaut, doch etwas, ja, ab Fehl am Platze, um es mal so auszudrücken. Also da sind wir etwas anderer Auffassung, von wegen es gäbe keine konkreten Forderungen oder keine konkreten Verbesserungsvorschläge, das ist eben nicht der Fall. Man braucht nur einen Blick nach Heidelberg zu werfen, wo heute auch ein Entwurf im Senat eingegangen ist für eine freie Universität mit ganz konkreten Forderungen, mit ganz konkreten Mitbestimmungsrechten. Auch dort gibt es eine große Beteiligung von Seiten der Studierenden. Ich finde es sehr löblich, wenn das argumentiert wird, der Protest sei vielleicht nicht nachhaltig genug. Natürlich ist das die große Gefahr, die man noch sehen könnte. Sich selber schaden tut man, glaube ich, nie, wenn man die demokratische Praxis übt. Und genau das tun hier die Schülerinnen und Studierenden. Und letztendlich geht es hier nicht nur um eine Verbesserung des Bildungssystems, sondern es geht auch darum, eine demokratische und solidarische Gemeinschaft zu sein in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch darüber hinaus. Es gibt auch globale Studierendenbewegungen und letztendlich ist die große Kritik sowohl die Kommerzialisierung von Bildung als auch die immer kleiner werdenden demokratischen Mitbestimmungsrechte und die Privatisierung. Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Nadja Sergan, erster Vorsitzende der Uni Frankfurt-Main und Mitglied des Bündnisses Bildungsstreik 2009, dessen großer Aktionstag heute ist. Sie ist hörbar mit dem Handy unterwegs. Wir erwischen sie auf dem Campus in Berlin und wir sprechen mit Gottfried Ludewig, Bundesvorsitzender des RCDS. Frau Sergan, ist aber nicht schon bedenkenswert, was heute auch in der Frankfurter Rundschau geschrieben wurde, nämlich, dass es ja im Lande eigentlich wenige gibt, die diese Kritik, die geäußert wird, die Sie geäußert haben, rundweg zurückweisen würden, dass diese Forderung ja, sei es von Professorenseite, sei es von studentischer Seite, auch von politischer Seite, eigentlich doch anerkannt wird, dass da noch viel zu tun ist. Rennen Sie nicht mit Ihrem Protest schon offene Türen ein? Naja, also vor Wochen war es noch ein bisschen anders. Da waren nicht so viele Zugeständnisse. Ich glaube, die Mobilisierung für den Bildungsstreik hat einfach auch schon im Dezember begonnen. Vorbild war definitiv auch, oder ein großer Anreiz war definitiv auch der Schülerstreik im November, der sehr, sehr gut geklappt hat bundesweit, der sehr dezentral organisiert war, eben nicht nur von bestimmten Gruppen angeheizt oder so. Im Gegenteil, die Schüler hatten selber das Bedürfnis, ihrem Protest kundzutun und offene Türen einzurennen, das ist nicht anders, weil letztendlich wird zwar auch mittlerweile beklagt von Seiten der Politik, von Seiten der Hochschulleitungen oder auch der Schulleitung, dass die Umstrukturierung nicht ganz funktionieren. Aber bisher sind nicht wirklich Alternativen vorgeschlagen worden. Und das ist genau das Ziel des Bildungsstreiks, dass man gemeinsam in großen Plenar, in großen Gemeinschaften diskutiert, dass man gemeinsam Alternativen und alternative Lösungswege erarbeitet und diese dann wirklich als Konzepte auch vorbringt und auch bis in die Politik trägt. Herr Ludewig? Ja. Aber wenn ich das, also nur kurz auf den Schülerstreik einzugehen, den ich selber in Berlin miterlebt habe und erleben durfte, dann wie eine Ausstellung über das Dritte Reich und über die Verbrechen im Dritten Reich in der Humboldt-Universität durch eben jeden Schülerstreik zerstört worden sind und ich eher das Gefühl hatte, es ging um eine allgemeine, es ist diffuses Gefühl, wir sind gegen alles und ein Happening, Dinge zu zerstören, das ist eben genau unser Kritikpunkt. Es gibt eben in großen Gemeinschaften zu arbeiten und Konzepte zu erstellen, die sehe ich nicht. Es geht darum, eine Demonstration zu veranstalten, sich zu zeigen, auch ein bisschen zu radikalisieren und wie Sie ja auch, wie Frau Sergan gerade gesagt hat, es geht um eine europaweite Bewegung, aber ich habe eben das Gefühl, es geht nicht konkret um die Probleme an den Universitäten. Lassen Sie uns über Betreuungsrelationen sprechen, lassen Sie uns meinetwegen auch über BAföG-Quoten sprechen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, einfach ein diffuses Gefühl zu verbreiten, wir sind gegen alles und kommen mir so ein bisschen vor wie ein alter Schlager, Bildung für alle und zwar umsonst, was übrigens gezeigt hat, dass es dazu nicht kommt und dass das auch nicht das Allheilmittel ist, um unsere Probleme zu lösen. Also das ist total lächerlich. Wer sowas sagt, verschließt die Augen vor dem, was beispielsweise in München passiert oder auch während des Schülerstreiks schon passiert ist. Das Recht auf Mitbestimmung wird einem verwehrt in Deutschland größtenteils. Anstatt sich dann über Verdrossenheit zu beklagen, sollte man eben Engagement fördern. Und das versuchen wir eben auch hier mit durchzusetzen. Und das ist eben auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch im globalen Kontext so. In München war es beispielsweise auch heute der Fall, dass von Seiten der Direktorinnen und Direktoren die Schulen verschlossen worden sind. Für uns ist das Freiheitsberaubung und für uns ist das ganz klar eine Barrikade, die aufgestellt wurde, die überhaupt nicht notwendig ist, die Schülerinnen und Schüler am Protest zu hindern. Dort wurden die Schulen von der Polizei umzingelt. Was das soll, also mit welcher Motivation sollen da Schülerinnen und Schüler wirklich zu demokratischen Mitgliedern der Gesellschaft, die bitte heranwachsen. Aber das hatte ich ja nicht kritisiert, nur um das nochmal klar zu machen. Ich hatte eher diese diffusen Forderungen, die zu keinen konkreten Ergebnissen sind, kritisiert. Ich hatte den Radikalismus kritisiert, der in den Hochschulen dann um sich greift, um eine Zerstörung einer Ausstellung. Das hatte ich kritisiert und nicht mich jetzt auf konkrete Vorfälle in München bezogen. Das war insofern sozusagen nicht mein Punkt. Herr Ludewig, muss es Ihnen nicht aber auch zu denken geben, dass viele Professoren in Berlin, sogar zwei Hochschulpräsidenten, diesen Streik ausdrücklich unterstützen und sagen, ja, das muss jetzt passieren, es muss so ein Aktionsbündnis geben, um wirklich mal klarzumachen, wie prekär die Lage an vielen deutschen Hochschulen ist? Das gibt mir, ich habe ja nichts gegen Protest, ich habe nichts dagegen, Konzepte vorzulegen. Wir haben selber mit dem Deutschen Hochschulverband, auch mit der Hochschulrektorenkonferenz, das erarbeitet. Ich habe auch nichts gegen eine allgemeine Demonstration. Nur ich würde mir wünschen, wenn wir so etwas durchführen, dass eben auch substanziell wirklich Papiere vorgelegt werden, dass wirklich konkrete Ziele benannt werden, die wir dann auch versuchen, in den politischen Prozess reinzutragen und zu überzeugen. Und im Moment habe ich eben das Gefühl, dass es eher um ein etwas flapsig ausgedrückt, aber ein Party-Happening geht, eine Woche Krawall zu machen, aber eben keine nachhaltigen Ziele zu verfolgen. Frau Sergan. Ja, wer sowas sagt, der untermalt genau die Kritik, die wir haben. Und zwar möchten wir, dass Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden. Das ist nicht der Fall. Das reicht eben nicht aus, wenn der Feine RCDS Konzepte vorlegt, sondern die Konzepte müssen wirklich von der Basis aus entstehen. Der Bildungsstreik ist eine Chance, in der breiten Masse Organisationen zu schaffen, unabhängig von irgendwelchen Gruppenzugehörigkeiten. Die Gruppe ist die Basis letztendlich und die Konzepte werden folgen. Also darauf kann man wetten. Nach dieser Bildungsstreik werden sicherlich einige weiterarbeiten, einige weiter protestieren. Und das Ziel ist eben auch, diese Konzepte aufzuarbeiten. Also ich verstehe die Kritik in dem Punkt schon, ja, aber da habe ich keine Befürchtungen. Denn diese Woche ist definitiv der Anfang dafür, überhaupt erstmal den Raum zu schaffen, in großen Plenar, in einer großen Masse zu diskutieren und auch bundesweit eine Debatte loszutreten und eben nicht nur in den oberen Rängen. Aber kurze Frage, also ich meine, wenn wir über die breite Masse reden und wir sehen in Berlin 9000 Teilnehmer an einer Demonstration und ich sagte es schon, über 100.000 Studierende, die Schüler noch nicht mal eingerechnet, dann können wir ja nicht davon reden, dass wir hier eine breite Massenmobilisierung haben. Insofern sehe ich es nicht und wenn du der Kritik zurecht gibst, sozusagen, dass noch die Inhalte fehlen, ich befürchte halt, dass es letztendlich bei dieser Woche bleibt und die Konzepte danach nicht mehr erarbeitet werden, auch nicht wahrgenommen werden, weil das habe ich bisher auf jeden Fall in diesem Bildungsstreik auch nicht wahrgenommen, dass Konzepte erarbeitet werden und so stark präsentiert werden, dass das in der Öffentlichkeit rüberkommt, sondern meistens kommt in der Öffentlichkeit nur eben eine diffuse Forderung rüber und ein Massenprotest. Vielen Dank. Ein Streitgespräch zum Bildungsstreik 2009 mit Nadja Sergan. Sie ist AStA-Vorsitzende der Uni Frankfurt am Main und Mitglied des Bündnisses Bildungsstreik 2009. Und wir sprachen mit Gottfried Ludewig, er ist Bundesvorsitzender des Ringes christlich-demokratischer Studenten RCDS. Frau Sergan, Herr Ludewig, vielen Dank.